Kolibri. Der Kolibri ist ein komisches Vieh. Der Bri, ja, der Bri. Der Bri ist ein Käse, hey. Der Bri und der Kolibri, die haben nichts miteinander zu tun. Das ist egal, das kümmert keine Sau. Ja. Der Schrank ist Teil der Schrankwand. Der Schrank ist krank. Der Tisch hat einen Stuhl. Der Tisch ist klein. Der Tisch hat kein Stuhlbein. Der Tisch hat ein Tischbein. Oder so, oder so. Das ist ein lustiges Lied. Das ist ein lustiges Lied. Das ist ein lustiges Lied und keiner singt mit. Hey, hey, das ist ein lustiges Lied. Hey, hey, das ist ein lustiges Lied. Hey, das ist ein lustiges Lied und keiner singt mit. Die Wurst liegt im Kühlschrank. Der Kühlschrank steht rum. Er ist schwer und der Möbelpacker hat damals ganz viel Probleme mit dem Rücken gehabt. Der Fisch schwimmt nicht mehr. Der Fisch wird gegessen. Der Fisch schmeckt lecker. Ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham. Das ist ein lustiges Lied. Das ist ein lustiges Lied. Das ist ein lustiges Lied und keiner singt mit. Hey! Das ist ein trauriges Lied. Das ist ein trauriges Lied. Das ist ein trauriges Lied und irgendwie auch nicht. Das ist ein lustiges Lied. Das ist ein lustiges Lied. Das ist ein lustiges Lied und keiner singt mit. Das ist ein lustiges Lied. Das ist ein lustiges Lied. Das ist ein lustiges Lied, Mann. Und keiner singt mit. Das ist ein dämliches Lied. Das ist ein dämliches Lied. Das ist ein dämliches Lied. Das ist ein Lied. Und zwar ein ganz schön beschissenes. Ein Lied. Aber jetzt singen alle mit, weißt du?